Emission de l'Art Visionnaire calling from wherever the studio settles, from wherever it gets invited to. Don't trust your eyes. Believe what you are told. Ladies and gentlemen, this is your invitation. Listen out for our location and join us for real in the most radioactive events in Berlin, the city that can only be run by you and your favorite pirate station. Hallo. Check, check, check, dass hier geht. Das geht jetzt auch. Das geht auch. Dann ich habe das nicht so weit hochgezogen. Okay. Anna und ich sprechen in den Mikros rein. Mhm. Wir sind schon auf Sendung. Willkommen in West Germany. Wir sind hier ganz alleine auf der Bühne. Hallo. Und, hallo. Das sind Anna und Bahare. Und ihr seid bündniskritischer KulturpraktikerInnen. Dem kann ich nur zustimmen. Und wir sind verbunden mit München. Auf Skype. Hallo München. Nein, München meldet sich nicht. München verbindet sich. Wo bist du? Das ist ein Skype-Problem. Was von Christian gemacht ist. Hallo. München. Hallo. Hallo. Da sind Hans und Christian. Wollt ihr kurz was sagen? Hallo, wir sind gerade hier in München und wir hängen halb aus dem Fenster, weil die Internetverbindung krass schlecht ist. Ist es kalt? Ja, es ist ganz warm angezogen. Oh nein. Schau in den Hof. Dann, bevor die wieder weg ist, sagt doch mal kurz, wer ihr seid und was wir heute vorhaben zusammen. Falls wir wieder unterbrochen werden, dann spielen wir hier von unserem Computer Sachen ab, die ihr vorbereitet habt. Aber stellt euch mal kurz vor. Ich bin Christian und neben mir sitzt Hans. Und wir beide sind momentan in einem Projekt, das heißt Unkoordinierte Bewegung. Das ganze Projekt hat sich mehr oder weniger von selbst gegründet. Also man war quasi schon längst in dem Projekt drin, als man es noch gar nicht wusste, dass es überhaupt schon existiert. Das hat seinen Ursprung mit einer Intervention am Wiener Burgtheater und eigentlich schon davor mit dem Anstellungsverhältnis von Christian am Wiener Burgtheater, der dort als Billeteur gearbeitet hat, schon vor 2 Jahren einen Nebenjob brauchte, um Geld zu verdienen beim Studium und dann auf verschiedenen Umwegen herausgefunden hat, dass er bei einem Arbeitgeber angestellt ist, der ein privates Sicherheitsunternehmen ist, und auf einmal machte sich so eine riesige Verstrickung von Umständen sichtbar, die dann dazu führten, also das können wir ja noch genauer dann erklären, dazu führten, dass er eine Intervention machte im Wiener Burgtheater, die eine sehr große Öffentlichkeit hervorgerufen hat. Und mittlerweile ist das alles so weit gekommen, dass wir in einem Projekt sind, und zwar am Münchner Volkstheater gibt es so ein Festival, das heißt Radikal Jung, und da wurden junge Künstler eingeladen, um Projekte zu machen, und unter anderem sind wir dort und wir versuchen jetzt eine künstlerische Recherche, einen Umgang mit diesen ganzen Themen zu finden, um die darzustellen. Ausgehend von dieser Geschichte, die mir da passiert ist, ein eigentlich ganz banales Anstellungsverhältnis, aus dem dann so ein Protest entstand, geht es eigentlich um so eine Behandlung des Phänomens der Verwertung, der Vereinnahmung und der total kapitalistischen Welt, in der wir leben, und ganz subtil kann man das halt sozusagen an diesem Fall, an meinem Fall oder so irgendwie abhandeln. Ja, unter anderem spielen da natürlich auch ganz andere Themen mit, wo es mir wichtig war, die zu kritisieren oder darzustellen, die Verbindungen. Wer sitzt denn noch alles da? Wer sitzt in Berlin? Habt ihr euch schon vorgestellt? Ja, da seid ihr gerade nicht mehr auf Skype gewesen. Wir haben uns jetzt nicht detailliert vorgestellt. Erstmal willkommen zu Politics of Theater. Das habt ihr jetzt schon total gut eingeleitet. Hier sitzen Anna Schmidt. Hallo, ich bin auch von dem Bündnis kritischer KulturpraktikerInnen, genau wie Bahare. Genau, und wir sind ähnlich auch mit einer Intervention in die Öffentlichkeit getreten. Quasi haben auch eine Medienresonanz bekommen, die für uns auch sehr überraschend war. Die ist zum Teil irgendwie von den MacherInnen, die wir kritisiert haben, sehr kritisiert worden. Und auf der anderen Seite haben wir eine sehr starke Zustimmung erfahren und eine sehr starke Solidarisierung. Und es haben ganz viele Leute das begrüßt, es haben ganz viele Leute das unterstützt. Also es war eine Aktion am Deutschen Theater Berlin, also insofern eine Parallele zu Christians Aktion am Wiener Burgtheater. Und es war eine Konferenz von dem DT zu dem Thema Zugangsbarrieren, auf die wir gegangen sind. Aber das erzählen wir nachher nochmal genauer, oder? Genau, also vielleicht nochmal, also das Deutsche Theater hat quasi den Raum gestellt. VeranstalterInnen war die Kulturloge Berlin und die Universität Hildesheim, und zwar die angewandten Kulturwissenschaften. Neben euch gab es diese Aktion, und die passierte auf einer Konferenz am Wiener Burgtheater, und diese Konferenz hieß: Von welchem Theater träumen wir? Also, was man von dir nicht verstanden hat, war: Von welchem Theater träumen wir? Was der Titel der Veranstaltung war in Wien am Burgtheater. Der Titel war: Von welchem Theater träumen wir? Und ich habe halt 3 Tage vorher mich dazu entschieden, da auf die Bühne zu gehen und eine Rede zu halten oder zu versuchen, eine Rede zu halten. Und habe ich die geschrieben, und Freunde von mir haben mitgeholfen. Eine Freundin hat das dann auch aufgenommen. Und ich bin da eben nach einer Pause auf die Bühne und habe eben versucht, diese Rede zu halten, und wurde dann unterbrochen von der Kuratorin dieser Veranstaltung und habe mir ein Wortgefecht mit der geliefert. Und in dieser Rede wollte ich thematisieren, dass ich als kleiner Billeteur an diesem großen Burgtheater angestellt bin. Ein Abenddienst, ein Kartenabreißer, der die Leute auf die Plätze anweist. Sollen wir daraus ein Stück spielen, weil es auch auf YouTube ist? Ja, wenn du es bei der Hand hast, gerne. Ihr habt das ja schon so ein bisschen geplant und dementsprechend auch visuell festgehalten. Genau, was man davor sagen muss, es ist eigentlich mehr oder weniger halb geplant, sondern dann ein spontaner Griff am Abend davor. Und was man dazu sagen kann ist, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Grundkritik, die vielleicht ist, was uns verbindet, dass quasi das Theater ja in der Außenwirkung ganz oft eine Institution ist, die sich kritisch gibt. Und der Moment, der dahinter steht, ist, dass diese Institution ganz wie andere Institutionen auch auf einem sehr neoliberalen Boden wachsen und quasi sie mit ihren eigenen Anforderungen gar nicht dem gerecht werden, was sie auf der Bühne behaupten. Und da ist Christian eben ein tolles Beispiel davon, weil er es verkörpert hat. Er ist selbst bei einem outgesourcten Unternehmen angestellt gewesen, was sowohl sehr billige Arbeitslöhne zahlt, als auch noch ganz andere Aufgaben im Staat übernimmt, nämlich zum Beispiel die Unterhaltung von Abschiebegefängnissen, wie die in Vordernberg zum Beispiel in Österreich im Januar eröffnet wurden. Und das Theater, was eben sich kritisch gibt, bezahlt diese Multi-Unternehmen, die auf der ganzen Welt in Sachen verstrickt sind. Nach der Pause. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrtes Ensemble, sehr geehrte Theaterdirektion, herzlich willkommen in der Utopie Theater. Mein Name ist Christian Hirst, ja? Ich bin Militär in diesem Theater, ja? Und ich bin begeistert von diesem Kongress. Super, das höre ich gerne. Genau. Ja? Und da bis jetzt über die Arbeit vor der Bühne noch überhaupt nicht gesprochen würde, ja? Wurde natürlich zum Bitten, ja? Alle Anwesenden mir 5 Minuten zuzuhören für eine kleine Rede. Das kann ich zum jetzt nicht. Ich sage es Ihnen ganz offen, ich würde das gerne tun. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weil mit unseren ganzen Rochaden ich eh schon weiß, dass wir heute mit unserer Endzeit ein Problem kriegen. Ich würde Sie aber bitten, wir haben ja im Anschluss an die Veranstaltung heute hier auf der Bühne eine Diskussion im Theatermuseum. Kommen Sie dahin, da gibt es ein Podium, da gibt es Zuschauer, da gibt es Theatermacher, und dort können Sie es verlesen. Nur hier heute geht es leider nicht. Und das ist wirklich gar nicht. Der Arbeitgeber, mein Arbeitgeber ist nicht das Burgtheater, sondern der weltgrößte Security-Dienstleister der Welt, der in eine Vielzahl von Kritiken, Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen des internationalen Rechts verwickelt ist. Ich setze hiermit meinen Arbeitsplatz aufs Spiel, denn ich habe eine große Begeisterung für das Medium Theater. Ich merke aber, dass diese Themen hier überhaupt nicht thematisiert werden. Und es tut mir in der Seele weh, dass das Medium Theater in vielerlei Hinsicht in mit globalen multinationalen Unternehmen zusammenarbeitet und das für mich thematisiert wird. Gut, okay. Ich erkenne das an, ich weiß auch, dass das ein Problem ist. Ich finde es auch ganz schlimm, dass natürlich Dienstleistungen outgesourced werden, wie man es heute so schön neudeutsch nennt. Ich weiß, dass das bei verschiedenen Abteilungen der Fall ist, bei den Billeteuren, ich glaube auch bei den Reinigungskräften. Das sind natürlich, das ist das Furchtbare, man muss es sagen, ökonomische Zwänge, aber das werden wir heute hier nicht diskutieren. Wir haben, das schaffen wir. Sie müssen mich jetzt die Bühne runterschicken, weil hier wird der Begriff Heterotopie von dem französischen Philosophen Foucault verwendet. Ja, wir warten auf mich. Es ist Wir warten auf Michael Mertens, auf Joachim Meyerhoff. Dass Sie diese Begriffe in den Mund nehmen und nicht thematisieren, dass im eigenen Haus unsolidarische, ungerechte Arbeitsverhältnisse herrschen, die nicht thematisieren. Das ist demokratisch, was wir hier machen. Lieber Hoffmann, die Leute sind gekommen, um zu sagen, die Schauspieler zu sehen und die Vortragenden zu sehen. Ich nehme ihre Probleme sehr ernst. Die ganze Zeit Schauspieler thematisiert, was vor der Bühne stattfindet. Ich biete Ihnen ein Forum an, aber sagen Sie, versuchen nicht zu überschreiten. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber ich muss Ihnen die Sachen nicht sagen. Ja, ich habe Ihnen ja auch gesagt. Okay. Prima. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gut, zum einen haben Sie vorher gesagt, Sie finden den Kongress prima. Zum anderen haben Sie gesagt, der Begriff Heterotopie wird hier falsch verwendet. Das glaube ich nicht ganz. Wir werden nachher von René Polesch und Martin Wuttke, die immer noch in der Luft sind, auch dazu ein Statement hören. Ich bitte um ein bisschen Respekt für die Leute, die jetzt auf die Bühne kommen. Ein bisschen Leben ist auch nicht schlecht. Absolut, ich bin total dafür. Ja. Also jetzt kommt Leben, wenn ich in meiner Terminologie rede, in die Bude, also in dieses Theater. Es kommen vier tolle Schauspieler und Peter Kümmel auf die Bühne. Wir haben die bequeme Fauteuils hingeräumt, damit sie richtig sich versenken in ihre Träume, weil es geht um die Albträume des Theaters. Vielen Dank. Sie hat ja gesagt, dass sie dir noch ein Forum bietet. Ist sie tatsächlich noch irgendwann mal auf dich zugekommen? Die ist danach noch auf mich zugekommen. Also ich bin da so raus und es war, ich war total voller Adrenalin halt natürlich noch. Und dann kam gleich so eine Journalistin auf mich zu. Und die hat mich gleich beiseite genommen und ich dachte, ah, okay, ja klar, stehe ich der Rede und Antwort. Und dann kam die Karin Bergmann noch dazu. Wir saßen dann irgendwie Parterre Garderobe rechts auf einem anderen bequemen Fauteuil. Und sie kam halt dazu und wir haben dann noch kurz so ein paar Sätze getauscht. Und sie hat dann eigentlich nochmal das wiederholt, was sie auf der Bühne schon gesagt hat. Also es ist doch überall so, dass so ausgelagert wird. Wieso kritisieren Sie das denn? Und dann habe ich ihr eben gesagt, es gibt da schon Unterschiede. Und zwar bei so einer krassen Situation wie am Burgtheater ist schon erstaunlich, dass sie das selber gar nicht wissen. Und das Europäische Parlament hat das ja auch gemacht. Die haben ihren Vertrag halt für viele Parlamentsgebäude halt neu ausgeschrieben. Davor war es irgendwie dieses Unternehmen GVS und danach war es dann halt nicht mehr GVS. Und deswegen, weil vorher, vor der Neuausschreibung, es ist nicht viele Proteste gab gegen dieses System, das habe ich ihr gesagt. Und dann war sie halt so ein bisschen unbeteiligt, aber diese Einladung zu dem Forum außerhalb, ich weiß gar nicht mehr, in der Aufgeregtheit habe ich das gar nicht so richtig realisiert, dass ich da eingeladen wurde oder sowas. Und ist sie dann auch tatsächlich noch auf den Aspekt, den du ja angesprochen hast und den ich sehr, sehr spannend finde, nochmal so diese Verquickung, dass das ja nicht irgendeine Agentur ist von DienstleisterInnen, sondern dass die ja tatsächlich weltweite Menschenrechtsverletzungen begehen. Also darauf ist sie ja so gar nicht eingegangen, oder? Zumindest jetzt auf der Bühne nicht. Also dass das ja auch ein Problem ist, was du benannt hast, sondern eher so dieses, ah ja, outgesourced ist ja schlimm. Also zunächst einmal wurde ich ja gar nicht so wirklich ernst genommen, glaube ich. Sowohl die Pressereaktion von dem Burgtheater als auch ihre Reaktion kurz danach und so, die haben das gar nicht so richtig gecheckt. Ich glaube, das Ausmaß dieser Connection, dass da ein Unternehmen arbeitet an diesem Theater, was gerade, also einen Monat später, ein Abschiebegefängnis in dem gleichen Land aufmacht und das schon Menschenleben auf dem Gewissen hat weltweit. Und das haben die, glaube ich, gar nicht so richtig realisiert. Das kam ja erst später, als dann das öffentlich gemacht wurde, wurde der mediale Druck auf das Burgtheater so groß, dass sie sich dann irgendwann dazu positionieren mussten. Die anderen Medien haben dann praktisch das Burgtheater so in die Knie gezwungen und nicht meine Aktion. Ich habe den Medienecho halt sozusagen so hervorgerufen. Zum Glück wurde ich gehört. Kurz nach der Aktion habe ich mir gedacht, krass, ich werde einfach nicht gehört. Ich werde einfach verschluckt von dieser Maschine. Die ignoriert es einfach und es passiert nichts. Zum Glück haben wir das gefilmt und online gestellt. Also da kriegt man auch mal so die Macht der Bilder mit. Wenn wir das nicht online gestellt hätten, wäre es einfach in Vergessenheit geraten. Und dadurch, und dass diese Online-Plattform nachtkritik.de diese Rede sofort dann auch online gestellt hat, hat es halt angefangen. Und dann haben irrsinnig viele Zeitungen geschrieben. Die FAZ, die Süddeutsche Zeitung, die Berliner Zeitung, der Spiegel. Und dann, bumm, ist es halt voll reingekracht. Und der Burgtheaterintendant, seine erste Reaktion war halt angepisst und nochmal ist er in die Knie gegangen. Ich glaube, das war Hans, der vorhin nochmal diese Konferenz erklärt hat und so diese Diskrepanz, also dass das Theater ja sowas Politisches behauptet und dann aber auch selbst in so einer offensichtlichen Veranstaltung, dass er überhaupt nicht fähig ist, dem gerecht zu werden. Da wollte ich sagen, das ist, was also unserem Verständnis nach auf den meisten Bühnen passiert, total irgendwie realitätsfern ist, natürlich. Ne? Also da wird halt irgendwie seit 30, 40 Jahren immer so ein sehr, wir nennen das ja immer gerne monokulturelles Verständnis reproduziert, von dem sie sich dann ja immer sehr schnell angegriffen fühlen, wenn man das dann mal benennt. Und das wollte ich jetzt nochmal so ergänzend sagen, dass dieses Theater nicht mal auf der Bühne quasi dem in irgendeiner Art und Weise gerecht wird. Ja, es ist zweischneidig. Also es ist natürlich was Monokulturelles, wobei ich erstmal sagen muss, es ist per se nicht schlimm, einen Stoff zu machen, der aus der Vergangenheit ist, weil der ja natürlich auch aufschlussreich ist für die Zukunft und auch einen Wert in sich hat, gezeigt zu werden. Das, was ich viel fataler finde, ist, dass das nicht aber, reflektiert ist. Das ist aber mit monokulturell jetzt nicht vorrangig gemeint, welche Art von Stoff... Also es ist ja total okay spielen, aber man muss ja nicht immer nur Shakespeare und irgendwie Antigone spielen. Und dann kommt es natürlich auch noch auf die Besetzung des Stücks an. Das ist, glaube ich, bei der Aktion das viel Wichtigere. Also das quasi, wie das Theater in sich funktioniert, wie das Theater aufgebaut ist, welche Hierarchien da sind, dass es eigentlich ein sehr, sehr feudaler Apparat ist, damit überhaupt nicht bewusst umgegangen wird. Das Theater ist im Endeffekt auch total unwichtig. Also es ist kein hermetischer Diskurs, den ich da in einem hermetischen Diskurs aufmache, sondern das ist, ich das weiß da darüber hinaus. Also dass man sagt, die Trennung zwischen Feuilleton und Politik ist da irgendwie total veraltet. Also wenn dann 3 Tage nach der Aktion separat die Diskussion in österreichischen Medien losgeht darüber, ob es verantwortungsvoll ist, das staatliche Gewaltmonopol outzusourcen, nämlich in diesem Schubhaft-Zentrum, dann sagt mir das, aha, da hat jemand diese Rede gesehen und hat dann, was ich thematisiert habe, aufgegriffen. Es wird dann komplett separat verhandelt. Und dieser Kulturbereich bleibt dann halt im Feuilleton und da wird dann halt gesagt, dass der Billeteur was gemacht hat. Aber das ist ja total miteinander verbunden. Die Ideologie eines staatlichen Theaters und wie es gefördert wird, diese Fördersummen, die fließen aber gleichzeitig an anderer Stelle auch in die Polizei und in die privaten Sicherheitsfirmen, die das ganze Regime, in dem wir existieren, so sichern. Mhm. Ja, also auf jeden Fall wollte ich diesen hermetischen Diskurs, in dem das Theater drin ist, ja auch brechen. Es war jetzt nicht eine explizite Kritik an dem Burgtheater, sondern ich wollte diese Zusammenhänge einfach darstellen. Und die sind da so überspitzt, dass das halt total Sinn gemacht hat, das aufzuzeigen. Und dieses Regime der Trennungen, in dem wir leben, zu versuchen zu zerbrechen in einer kleinen Aktion. Vielleicht ist das doch ein ganz guter Moment. Also ihr habt da ja was vorbereitet. Das Interview. Wir können es gerne jetzt spielen. Ich glaube, jetzt kommt's rüber. Genau, jetzt okay. Weiß man, worum es geht. Das hier. Anonyme Billeteure aller Länder, vereinigt euch. Ein Auszug aus dem Bramolett aus dem Wienerwald der Hochkultur. Eine kooperative Textproduktion von den anonymen Billeteuren und der unkoordinierten Bewegung. Personen A, X, G, A, F, G, 4, S. S, L, S, K, Stopp, G, 4, S. Die folgenden Ereignisse, die Sie nun hören werden, fanden 3 Monate nach der Intervention am Wiener Burgtheater statt, bei der ein Billeteur unangekündigt auf die Bühne ging, um seine Wut über die bestehenden Arbeitsverhältnisse zu artikulieren und ein unsichtbares Netz von neoliberaler Outsourcing-Strategie, Anti-EU-Migrationspolitik und hochkultureller Produktion sichtbar zu machen. Viel Spaß! Ein beliebiges Wiener Lokal. Man stelle sich eine Gruppe von Menschen vor, die sich einen kollektiven Namen gegeben hat, um das gemeinsame Arbeitsverhältnis am Theater zu reflektieren. Ihr Treffpunkt an diesem Abend war ursprünglich die Kantine jener strittigen Kulturinstitution, aus der sie jedoch herauskomplimentiert wurden. Etwas verdutzt, ob der plötzlichen Greifbarkeit des autoritären Verhältnisses in der Institution, setzt man sich in ein nahegelegenes Beisel und sinniert, ob der Empfehlung Thomas Bernhards zur baulichen Verbesserung des Burgtheaters nicht schon vor Jahren hätte gefolgt werden sollen. Thomas Bernhard verband zum eigenen Vaterland eine Hassliebe, wobei er so weit ging zu fordern, das Burgtheater zu schließen und einzubetonieren. http://www.theaterkritiken.com/index.php /option:com Content and view ist gleich Artikel and ID ist gleich 474 @ CATIDE ist gleich 45. Mit jedem Arbeitstag, den du in dieses Unternehmen gehst, trägst du dazu bei, dass die Aktien in England steigen und du musst jetzt moralisch damit klarkommen und dich mit dem Unternehmen identifizieren. Wenn du bei uns arbeiten willst, tust du das. Kollege Diaz hat diese Vereinbarung gebrochen, indem er sich selbst zum Störfaktor gemacht hat. In gewisser Weise würde ich dir A. doch zustimmen, dass jemand sich des Wortes bemächtigt hat, der sonst keinen Anspruch darauf hat. Hat seine Aktion euer Selbstbild verändert? Nein, es hat kurz akute Konsequenzen gehabt, aber inzwischen sind diese Konsequenzen völlig... Aber, dass er öffentlich sagt, dass ihr nur scheinbar Mitarbeiter des Burgtheaters... Fallen wir mal nochmal richtig ins Wort. Nee, es hat kurze akute Konsequenzen gehabt, aber inzwischen aber sind diese Konsequenzen... Aber, dass er öffentlich sagt, dass ihr nur scheinbar Mitarbeiter des Burgtheaters, in Wirklichkeit aber Angestellte des weltgrößten Sicherheitskonzerns seid, der in mehrere Fälle von Menschenrechtsverletzungen verwickelt ist, das ist seither nicht mehr Thema? Man kann das ja leicht wegwischen. Man arbeitet einfach eh nur am Theater. Das war ein paar Tage lang präsent, weil man sich Gedanken darüber gemacht hat. Die, die es vorher schon gewusst haben, haben es sich nochmal in Erinnerung gerufen. Ein paar sind neu drauf gestoßen, dass es überhaupt so ist. Du arbeitest halt jeden Tag am Theater und hast mit dieser GVS gar keinen Kontakt. Deswegen gibt es auch gar keine Identifikation mit denen. Das ist wie ein gedankliches Konstrukt, das mit dem Alltag am Theater gar nichts zu tun hat. Das einzige Problem ist, dass man einen eigenen moralischen Konflikt führt. Aber den führt man, seit man weiß, dass man da angestellt ist. Wir haben vorhin versucht, mit ein paar Bediteuren zu sprechen. Eine Kollegin hat gesagt, dass die Stimmung total gespalten ist, dass man aufpassen muss, was man sagt, weil man nicht weiß, in welchem Lager die jeweiligen Kollegen sind. Ob sie jetzt für das Security-Unternehmen sind oder nicht. Und dass hier eben viele Leute arbeiten, die Familie und Kinder haben und auf diesen Job angewiesen sind und dass Druck ausgeübt wird. Es ist ein unerwünschtes Thema und man spricht da nicht mehr drüber. Was hat sie noch gesagt? Die haben mit Repressionen geantwortet, ganz einfach. Das ist ganz klassisch, dass der Druck immer auf die Untersten ausgeübt wird. Das ist jetzt passiert, dass die Leute Angst haben müssen um ihre Jobs, wenn sie etwas Falsches sagen. Das ist die Spaltung. Und die Kollegin schaut immer die Treppe hoch und möchte nicht gesehen werden mit mir, weil sie Angst hat, dass irgendwas die Runde macht. Das war irgendwie schockierend. Irgendjemand hat sie gefragt, wer die anonymen Billeteure sind, und sie traut sich nichts zu sagen. Wir befinden uns immer noch in einem dem Wiener Burgtheater nahegelegenen Beisel, in dem sich die anonymen Billeteure über die Folgen und möglichen Konsequenzen der Intervention des Billeteurs unterhalten. Viel Spaß! Es ist schwierig, irgendeine Art von Solidarität zu entwickeln. Wenn nicht alle zusammen helfen, geht es nicht. Aber die Leute sind auch unterschiedlich auf den Job angewiesen. Mit 40 oder 50 kriegst du keinen neuen Job so schnell. Also, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Dass die Billis sich auch bewusst werden, was Vordernberg ist und dass auch Suppe ausgeben eine autoritäre Aufgabe sein kann, beziehungsweise, dass man solchen Unternehmen die Tore nicht öffnen darf, weil die nicht aufhören werden, sich weiter zu verbreiten, dass die Leute am Ende der globalen Kapitalverwertungskette stehen und dass es nicht reicht zu sagen, das geht mich nichts an. Reflexion ist das Minimum. Das muss ich in jedem Job tun, mich fragen, ob ich das moralisch vertreten kann, was ich da tue, ob ich das von mir wegschieben will. Anonyme Billeteure aller Länder vereinigt euch. Ein Auszug aus dem Dramolett aus dem Wienerwald der Hochkultur. Wenn ich dich richtig verstehe, geht es euch also darum, dieser Spaltung von konkretem und abstraktem Arbeitsverhältnis entgegenzutreten, richtig? Hm. Im Fall der Billeteure am Burgtheater ist das ja eklatant. Darum ist es auch so aufsehenerregend, so schablonartig, so prototypisch. Ihr arbeitet für das Theater, es gibt keinerlei Berührungspunkte mit eurem tatsächlichen Arbeitgeber. Aber was die GVS-Dame bei deinem Kundengespräch gebracht hat, Christian, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du trägst in Wirklichkeit mit deiner ganzen Attitüde dazu bei, dass der Public-Private-Deal funktioniert und dass der GVS-Aktienkurs an der Londoner Börse steigt, auch wenn dir das wie ein Witz erscheint. Das sind reine Dienstleister, der größte an der Londoner Börse notierte Arbeitgeber. Da, wo die Gewinnmarge größer wird, ist automatisch auch die Ausbeutung der Arbeitskraft größer. Verteilung von Arbeitskräften, Umsatz ist spannend. 2012 waren 70% der Angestellten in sogenannten Entwicklungsmärkten in Asien, Afrika, Lateinamerika und den arabischen Ländern beschäftigt. Dort kam aber nur 33% des Umsatzes her. 48% des GVS-Umsatzes stammt aus Europa. Hier arbeiten aber nur 20% der Angestellten. Wie kann man diese Zahlen lesen? Die betreiben doch eine ideologische Mission. Die Entwicklungsländer werden gleich vorsichtshalber mit privaten Sicherheitsdienstleistungen überschwemmt. Dort, wo die sozialen Verhältnisse angespannt sind, gibt es bestimmt immer mehr Bedarf. Ich finde das interessant, auf den globalen Kontext zu schauen. Man ist durch dieses Arbeitsverhältnis Teil der weltweiten Verwertungskette bei GVS. Aber das bleibt doch immer total abstrakt. Es gibt daneben noch diese andere symbolische Wertungskette, auch was die Selbstkritik der Kulturarbeiter angeht. Zu denen zähle ich mich in gewisser Weise auch dazu. Auch wenn du, Christian, dir als Kunststudent noch andere Fragen stellst, was zum Beispiel die Vereinnahmung deiner Kritik durch den Kulturbetrieb angeht. Deine Aktion bekommt dadurch diese eigenartige Mehrfachrealität, dieses Performancehafte, dieses kritische Moment, ist für den Kunst- und Kulturbereich ja wichtig zur eigenen Legitimation. Es würde mich nicht wundern, wenn du jetzt viele Angebote bekommst von Theaterhäusern, Veranstaltungen, die sich als radikal inszenieren, weil du dieses kritische Moment gebracht hast, das dort verwertet wird. Und am Ende kommt Thomas Berner zurück und gießt uns die vierte Wand aus Beton aus und alle können endlich nach Hause gehen und sich weiterhin fragen, ob das Leben nicht das eigentliche Theater ist. Dankeschön. Bitte. Das ist jetzt so, du hast hinterher versucht, dich mit den Billeteuren im Burgtheater zu treffen, hast mit denen ein Interview gemacht und dann wurdet ihr aus der Kantine rausgeworfen, weil man euch da nicht mehr gern gesehen hat. Das wurde aber nicht aufgezeichnet oder ihr habt damit erstmal nichts gemacht und deswegen musstet ihr das jetzt nachbauen, oder? So. Naja, eigentlich ist es so, dass dieses Theaterfestival hier in München, dieser Kurator von diesem Festival, der hat halt angerufen und hat über einen anderen Kollegen von mir aus Wien irgendwie gedacht, ach ja, der ist ja auch Kunststudent, ist ja interessant. Und dann hat er mich halt angerufen und gefragt, ob ich da irgendwas an diesem Festival machen will. Und dann hab ich gedacht, nee, das mache ich nicht alleine und das ist ja irgendwie Kollektiv und dann mache ich jetzt so ein Kollektiv draus und wir sind jetzt ein Kollektiv und dann sollten wir für die halt so einen kulturjournalistischen Katalogtext schreiben. Und dann fanden wir es irgendwie doof und hatten dann die Idee, eigentlich wäre es ja total gut, wenn die Perspektive von unten das so beschreibt. Was ist denn da jetzt eigentlich am Burgtheater und was ist passiert? Und deswegen sind wir dann ins Burgtheater gegangen und wollten uns in die Kantine setzen und mit den Kollegen reden. Und dann wurden wir rausgeschmissen. Das, was wir jetzt hier vertont haben gestern, diesen Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, das ist ja nur ein Teil davon. Also das ist praktisch eine Mischung aus also es ist praktisch wirklich passiert eigentlich, eine wirkliche Geschichte. Und wir haben halt das dann noch so ergänzt durch andere Infos und dann so eine Textcollage gemacht und daraus wiederum gestern halt so eine Soundcollage. Ja, und da geht es natürlich auch total um Verwertung und Vereinnahmung. Also ich finde es total krass, wie diese Kritik, die ich da formuliert habe, zu so einer Ressource wird, mit denen sich Hinz und Kunz mit profilieren. Natürlich, ich meine, mir wird es ja selber vorgeworfen, aber es ist zunächst einfach mal krass, wie diese Öffentlichkeit funktioniert und wie das dann auch instrumentalisiert wird. Also das Festival schmückt sich ja gern mit der Kritik auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man ihnen ihre Offenheit natürlich auch honorieren. So. Gerade eben im Internet haben wir auf der Seite von Ö24, das ist sowas wie die Bildzeitung Österreichs, da war das Video verlinkt, aber nicht über YouTube, über das, was wir hochgeladen haben, sondern haben das Video runtergeladen und bei sich selber nochmal hochgeladen und davor dann Werbung getan für Deichmann. Das ist so eine krasse Frechheit. Und solche Sachen passieren halt total oft. Also ja, in dieser ganzen Spule sind wir halt jetzt drin. Auch auf einmal ist es jetzt nicht mehr, dass wir uneingeladen sind, sondern wir sind eingeladen in einem künstlerischen Theaterfestival und spielen da den Kritikbär. Wie verhält man sich dazu? Weil eigentlich wäre es halt toll, hier in München mal auf diese Frechheit von Abschiebesystematik, die hier passiert, hinzuweisen. Aber dieses Thema, in dem wir hier drin sind, ist selber schon so krass. Diese Verwertung, wo ich mir dann selber auch wie so ein subalterner Vollhans vorkomme, der überhaupt nichts machen kann. Ich finde es toll, dass du jetzt immer wieder den Billeteur spielen musst und vielleicht dann immer nur so leise schreist, aber ich bin doch auch Kunststudent. Das ist das Ende von einem Künstlerdasein, du bist jetzt am Theater. Und das finde ich auch so toll, dass das irgendwie auf keinen Fall auch eins sein darf anscheinend, sondern dass das auf jeden Fall auch Widersprüche sein müssen, weil Künstler natürlich niemals im Theater jobben würden. Du hast das gestern im Vorgespräch erzählt, dass das so merkwürdig ist, wie du da immer die Rollen wechselst und wie unterschiedlich du wahrgenommen wirst. Also jetzt rede ich kurz mit Berlin, mit den beiden Gästinnen. Also hat jemand versucht, nach eurer Aktion am Deutschen Theater, eurer Initiative, eure Criticality einzukaufen? Oder? Bei uns war das halt so, dass wir halt auf eine massive Abwehr bei den VeranstalterInnen getroffen haben. Also bezeichnend ist ja, also dass angeregt wurde das von der Kulturloge Berlin. Die arbeiten mit unter anderem großen Kulturinstitutionen und versuchen irgendwie Resttickets an Menschen mit geringen Einkünften zu verteilen, also alles schön und gut. Und die haben das initiiert und haben dann inhaltlich mit der Universität Hildesheim zusammengearbeitet, die quasi angewandte Kulturwissenschaften, die an der Schnittstelle Kultur und Praxis arbeiten. Das ist ganz wichtig mit einzubedenken. Und deren Kritik war dann so ganz viel, ja, wir können doch jetzt nicht Wissenschaftler nach Hautfarbe auswählen, weil wir uns ja KulturpraktikerInnen genannt haben. Dann haben sie auch gesagt, dass sie ja eigentlich jetzt vornehmlich WissenschaftlerInnen zu dieser Veranstaltung eingeladen haben, was uns auch Quatsch war. Also da waren ganz viele Leute eingeladen, die aus der Praxis kamen. Letzten Endes irgendwie unsere Kritik, die Frage nach der Repräsentation und wer spricht und wurde da gar nicht vereinnahmt. Und bevor ich das jetzt alles erzähle, können wir ja mal die Rede einspielen. Nochmal ganz kurz, also wir sind irgendwie für die Leute, die es nicht wissen, wir sind bei dieser Konferenz, das hatten wir auch schon geplant, wir sind da reingegangen, bevor alles angefangen hat, also nicht wie Christian jetzt in der Umbaupause, sondern wir sind ganz gezielt, bevor diese Eröffnungsrede von dem Intendanten Kuhn gehalten wurde, auf die Bühne gegangen und hatten da eine Rede vorbereitet. Anders war schon der Ankündigungstext, der auf dem Flyer war, der auf der Webseite war, der einfach für uns sehr daneben war und den wir ein bisschen umgeschrieben haben. Ich bin nicht nur nicht gekommen, ich bin sogar hier. Sie haben mich nicht nur nicht eingeladen, ich bin trotzdem gekommen. Ich wollte schauen, ob es kostenlosen Kaffee gibt. Ich bin zwar nicht eingeladen, aber ich wollte trotzdem mal vorbeischauen. Sie haben mich zwar nicht eingeladen, aber ich habe trotzdem was zu sagen. Ich bin nicht nur nicht eingeladen, ich werde auch gleich wieder gehen. Sie haben mich nicht nur nicht eingeladen, ich hatte auch nichts Besseres zu tun. Sie haben mich nicht nur nicht eingeladen, mir war einfach auch langweilig. Sie haben mich nicht nur nicht eingeladen, Sie werden noch über mich reden. Wir haben uns nicht nur nicht eingeladen, wir sind sogar gekommen. Sie haben uns zwar nicht eingeladen, aber wir haben uns nehmen lassen. Sie haben mich nicht nur nicht eingeladen, ich bin sogar hier. Sie haben uns nicht nur nicht eingeladen, Sie werden noch über uns reden. Sie haben uns nicht nur nicht eingeladen, Sie haben uns sogar wieder ausgeladen. Liebe Publikum, herzlich willkommen zu Mind the Trap. Als wir Menschen mit den Labels junge Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund aus nicht-westlichen Ländern, Menschen mit Behinderung und Menschen mit geringen Einkünften den Flyer, ich meine das Faltblatt, von Mind the Gap angeschaut haben, fanden wir es sehr rührend und niedlich, dass die VeranstalterInnen darauf gekommen sind, dass es Zugangsbarrieren gibt. Ein ambitionierter Versuch, etwas zu verändern. Uns sind jedoch einige erhebliche Traps aufgefallen. Deswegen wollten wir, ein Bündnis von kritischen Kulturschaffenden, es uns nicht nehmen lassen und dazukommen. Sie haben uns nicht nur nicht eingeladen, wir sind trotzdem gekommen. Wir sind gekommen, um euch eine helfende Hand zu reichen und kostenlos Nachhilfe zu geben, man könnte es auch Entwicklungshilfe nennen. Wir haben uns gewundert, dass es den Begriff Hochkultur noch gibt. Anscheinend sind einige Menschen mit Ressourcen der sogenannten Hochkultur ausgestattet, so hoch geklettert, dass sie mittlerweile mit einem großen Abstand von oben herabblicken und dadurch in eine Kulturferne gerückt sind, aus der sie alleine nicht mehr zurückfinden. Wir haben uns gefragt, warum hier keine Menschen of Color referieren, keine Menschen, die aus der Praxis kommen, keine Menschen, die in der Praxis mit wenig Einkommen leben müssen, keine ExpertInnen mit Behinderung etc. Schlichtweg sind hier keine Betroffenen als ExpertInnen eingeladen. Das monokulturelle Biotop redet mal wieder über uns, um sich am Leben zu erhalten. Wir haben uns gefragt, warum eine Tagung, in der es um Zugangsbarrieren geht, 40 Euro kostet, keine GebärdendolmetscherInnen bereitstellt, nicht in andere Sprachen übersetzt und keine Kinderbetreuung anbietet. Wir haben uns gefragt, warum Jugendliche, um die es hier auch geht, nicht teilnehmen können, da diese Tagung zu einer Uhrzeit stattfindet, in der Jugendliche meistens in der Schule sind. Und wir haben uns gefragt, warum die Diskriminierung von Menschen an Kulturinstitutionen aufgrund von Rassismus, Sexismus, Klassismus, Ableismus etc. nicht beim Namen genannt wird. Fallen über Fallen. Schwellen, die Schwellen sind hoch, wie Sie sehen, meine Damen und Herren, und alle, die sich anders definieren. Um es Ihnen einfacher zu machen, an der Gesellschaft im 21. Jahrhundert zu partizipieren, haben wir uns überlegt, wie wir Ihnen ein niedrigschwelliges Angebot machen können und haben eine alternative Fachtagung mit dem Titel Mind the Trap konzipiert. An dieser Veranstaltung werden ExpertInnen, die hier leider fehlen und zuhauf vorhanden sind, teilnehmen. Wir haben uns sogar die Zeit für Sie genommen, eine Liste mit ReferentInnen zu erstellen, die man einladen hätte können. Wer mehr über diese Intervention erfahren möchte, ist morgen um 14 Uhr herzlich eingeladen, vor das Deutsche Theater zu kommen und uns bei unserer Stellungnahme bzw. Pressekonferenz zu besuchen. Sie haben uns nicht nur nicht eingeladen, wir gehen jetzt auch wieder und wünschen euch viel Spaß dabei, über uns zu reden und nicht mit uns. Wir lassen euch nun in eurer Parallelgesellschaft alleine. Mit freundlichen Grüßen, das Bündnis Mind the Trap. Es wäre ja auch möglich, dass Sie da bleiben. Wie wäre das, dass wir Sie spontan einladen? Zu spät. Also das wäre zumindest mal das Angebot, was ich in den Raum stellen wollte. Meine Damen und Herren, zunächst mal danke für diese Auftaktintervention, die auch wieder deutlich macht, wer handelt, macht sich natürlich auch immer angreifbar. Seid ihr noch da auf deiner Seite? Ja! Hallo München, hier Berlin. Hallo. Also es gab auch vielleicht nochmal um diese Vereinnahmungsgeschichte nochmal, also es gab ganz stark nochmal so die Kritik auch nachträglich an uns. Also wir haben ja am nächsten Tag eine Pressekonferenz auch vor dem DT gehalten. Da kamen schon viele Leute auf uns zu und auch also später dann, die dann auch meinten, warum seid ihr nicht da geblieben? So, und es gibt einfach eine Vielzahl an Argumentationen, warum wir nicht da geblieben sind. Zum einen irgendwie sind alle ReferentInnen, die da waren und eingeladen wurden, honoriert worden. So, das wäre bei uns nicht passiert. Dann ist es irgendwie jetzt so schnell mal quasi zu sagen, ja, ihr könnt jetzt hier kurz mal reden oder ihr könnt jetzt mal hier kurz irgendwie an einem Workshop teilnehmen oder so, dann auch nicht eine wirkliche, keine wirkliche Wertschätzung. Ja, und auch. Es hat ja auch keinen Sinn, es war ja nicht ein Programm, ihr hättet da ja nicht richtig reingepasst. Also die wollten ja. Die Leute waren ja... Sie hätte was von Almosen gehabt tatsächlich und es hätte, wie dann nachher am nächsten Tag bei der Pressekonferenz Ahmed auch immer gesagt, es wäre ja dadurch nicht mitgestaltet worden und das war ja der Punkt der Forderung, die Mitgestaltung. Und die Frage war ja auch nicht nur irgendwie kurz hier Kritik zu äußern, sondern zu sagen, dass das Ganze so konzipiert war, also es war ja auch teilweise beleidigend, wie dieser Ankündigungstext formuliert war. Also da die Zugangsbarrieren, die Frage war ja, die in diesem Ankündigungstext formuliert wurde, warum kommen Menschen mit Behinderung, warum kommen MigrantInnen, warum kommen ArbeiterInnen nicht, das Innen habe ich jetzt dazugefügt, das wurde nicht gegendert, warum kommen die denn nicht und was ist so deren Problem? Und das ist schon einfach total unverschämt. Das ist unser Problem. Genau. Und nicht zu gucken, was sind denn eigentlich die Barrieren, die von den Institutionen irgendwie aufgebaut werden, die es den Menschen verunmöglichen, in diese Orte reinzugehen. Und auch der Mangel der Institutionen selbst, also Mangel an Interessantheit, Mangel an Relevanz, Mangel an, ja, eigentlich reicht das, Mangel an Interessanz. Warum interessiert eigentlich die Migranten nicht unser Programm? Das war die Fragestellung, aber nicht, also die Fragestellung war eben nicht, was ist eigentlich mit uns selber los? Und uns ging es ja auch tatsächlich jetzt nicht nur darum, eine Konferenz irgendwie zu stören oder diese Konferenz zu stören, sondern uns geht es einfach tatsächlich darum, exemplarisch daran aufzumachen, dass jetzt, also wir kommen jetzt, die meisten von uns kommen aus dem Feld, aus dem Theaterfeld, aber ich glaube, das ist in anderen Kulturfeldern und Disziplinen auch nicht anders, dass da wahnsinnige Ausschlüsse reproduziert werden anhand von bestimmten Normativen, die angesetzt werden und da natürlich irgendwie eine Ressourcenverteilung da auch ein massives Problem ist. Also es gibt jetzt nach und nach natürlich irgendwie einzelne Orte, die in den letzten Jahren auch entstanden sind, aber die haben natürlich dann auch sehr, sehr wenig Zugang und das, also viel passiert auch einfach in der freien Szene, wo es natürlich wahnsinnig prekär ist und ich glaube, da schließt sich das so ein bisschen an dem an, was die Kritik jetzt von den MünchnerInnen, von Christian irgendwie auf im Burgtheater, was ihr jetzt gerade benannt habt, natürlich die Frage der Arbeitsbedingungen. So. Und das ist natürlich in der freien Szene, wo man, also wenn man in diese Institution nicht reinkommt, dann arbeitet man in der freien Szene und da sind die Arbeitsbedingungen natürlich noch extrem schlechter. Ja, Frage aus München. Wie kam es dazu, dass ihr das so inszeniert habt? Das ist ja so eine ganz spezielle Form, die ihr gewählt habt. Das kommt die Frage vom wählenden Künstler an die Theater. Also ich würde sagen... Also es gibt eine personelle Überschneidung mit Bühnenwatch. Es gab Erfahrungen, die die Leute mit Bühnenwatch gemacht haben, in Veranstaltungen reinzugehen, da auch explizit Rassismus zu benennen. Und da ist es einfach sehr stark dann einfach immer untergegangen oder auch sehr schnell umfunktioniert worden. Und es war klar, also wenn es eine Intervention geben muss, dann muss die auch sehr klar sein, die muss sehr pointiert sein, um da halt auch einen bestimmten Moment zu setzen. Genau, und es gab halt so mehrere Überlegungen, wie man das denn machen könnte. Und wir haben uns einfach da entschlossen, dass das ein sehr guter Zeitpunkt ist. Und so habe ich das ja auch verstanden, dass Christian das ja auch meinte, dass es da ja auch Überlegungen gab, wann es ein guter Zeitpunkt ist, zu intervenieren. Und wir dachten auch, dass es eigentlich ja der beste Zeitpunkt tatsächlich ist, bevor das alles anfängt, weil es auch tatsächlich um so eine Grundsätzlichkeit ging, das dann auch so zu benennen. Und die Frage an beide Gruppen ist jetzt eigentlich, wie ihr weiterarbeitet. Also die Aktion war jetzt eine Aktion, die jeweils irgendwie tatsächlich eine Situation am Theater kritisiert hat, aber beide Gruppen haben entschieden, dass sie natürlich irgendwie anders weiterarbeiten möchten. Also ihr habt jetzt konkret ein Programm erstellt, wie man diese Tagung hätte anders machen können, aber generell habt ihr auch Programmvorstellungen, wie Theater an sich anders funktionieren könnte. Ja, und Christian möchte auch nicht weiter reisen als der Billeteur von Theater zu Theater und so eine Art Wanderzirkus der vor 10 Jahren gemachten Aktion irgendwie erfinden. Ich glaube, bei uns ist der Druck, sich jetzt da zu befreien von der alten Rolle derjenigen, die da die Intervention am DT gemacht haben, weniger groß, weil es ja eh ein Bündnis von verschiedenen Gruppen war und von verschiedenen Leuten, die verschiedene Tätigkeiten haben. Das war so immer klar, dass es nur ein Zusammenschluss ist von Leuten, die unterschiedliche Sachen machen. Aber es geht auch darum, eben nicht die ganze Zeit zu gucken, wo laufen Sachen schief, sondern generell, um was Neues zu entwickeln, wie man gerne arbeiten möchte. Also konkret ist ja, also wir haben das ja da auch schon angekündigt, das ist ja auch unser Ziel, also unter anderem einer der Ziele, dass diese alternative Tagung tatsächlich stattfindet und wir merken auf dem Weg dahin, dass relativ viel noch passieren muss. Also wir merken, dass auch in unsere, also die Konstellation unserer Gruppe natürlich sich sehr stark aus dem rassismuskritischen Umfeld zusammensetzt. Und dass wir auch teilweise keine Expertise haben oder wenig Expertise haben, was andere Ausschlussmechanismen sind. Und da ist es für uns nochmal ganz wichtig, die auch mit einzubeziehen, auch aus einem intersektionalen Verständnis. Also dass Diskriminierung natürlich auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Und da ist es für uns klar, bevor diese Fachtagung stattfinden muss, wollen wir und müssen wir einfach nochmal andere ExpertInnen dazu holen und da wird es jetzt da sind wir jetzt auch unter anderem in der Planung verschiedener Bündnistreffen auf die Beine zu stellen, weil das ist auch ein Stück weit das, was glaube ich auch unsere Praxis aus der kritischen Kulturarbeit nochmal deutlich gemacht hat, dass es ganz, ganz wichtig ist, irgendwie da auch aus einer Gemeinschaft heraus, aus einem Kollektiv heraus zu agieren und genau, generell geht, glaube ich, natürlich bei allen, die da in diesem Bündnis drin sind, die Arbeit sowieso auch weiter. Ne? Also sie ist ja, das läuft tatsächlich auch parallel, was die Leute tun. Und das ist dann ja jetzt eine Form von Zusammenschluss, in der politische Forderungen gestellt werden. Dass sich daraus auch andere Sachen ergeben, passiert dann auch, aber... Und ihr in München trefft jetzt auch verschiedene Gruppen, die am Theater oder zum Theater in München arbeiten, für eure Präsentation dann für die jungen radikalen Regisseure. Wir sind in so einem Raum, Lothringer 13. In diesem Moment dicke Props raus an die Lothringer 13 Leute, war. weil die haben hier so einen Kunstraum und da können wir uns jetzt aufhalten und proben. Das ist ganz cool. Und ich glaube, was uns jetzt gerade durch diese Situation, dass wir da eingeladen sind, ist eigentlich für uns alle eine relativ große Überforderungssituation, sich gemeinsam kennenzulernen, gemeinsam eine künstlerische Praxis zu finden, gemeinsam zusammen zu leben und zu arbeiten. Und was wir am wichtigsten gerade finden, den eigenen Widerspruch, in dem man steckt, sozusagen sichtbar zu machen oder den zum Thema zu machen und darüber nachzudenken und darüber weiterzukommen. Also wir haben irgendwie so eine große Abneigung dagegen, jetzt eingeladen zu werden und eine moralische Instanz zu werden, die den Theatern sagt, was sie alles falsch machen. Oder zu sagen, ihr müsstet jetzt da Müll trennen und ihr müsstet jetzt das noch besser machen und das noch besser machen, sondern eher zu sagen, okay, den Widerspruch, den Christian auf der Bühne dort erlebt hat, in seiner Arbeitssituation am Wiener Burgtheater, der besteht ja für uns jetzt auch bei diesem Festival aus verschiedenen Gründen heraus und daran arbeitet man sich quasi täglich auf Proben ab. Und was habt ihr bis jetzt geplant und wann ist eure Präsentation, eure Rede, die ihr vorbereitet oder was macht ihr? Ja, das ist die große Frage. Ich finde auch mal spannend, nochmal zu sagen, auch im Hinblick von, was sind denn so Privilegien, ne? Also die ihr jetzt habt, wo ihr auch nochmal ansetzt und sagen müsst, okay, da müssen wir, also so wie es ja bei uns war, zu sagen, okay, wir haben jetzt einfach keine Expertise, was irgendwie Menschen mit different oder Kulturschaffenden mit different abilities angeht. Was sind denn bei euch so nochmal so selbstreflexive Momente, wo man sagt, so Moment mal, vielleicht kann ich jetzt die Kritik so nicht formulieren oder vielleicht muss ich da auch nochmal... Ja, ich meine, der Puls ist auf jeden Fall da, so müssen wir jetzt komplett aufhören und nicht mitmachen oder das Geld umleiten oder sowas. Also oder sich einfach irgendwie verweigern und nichts machen und da einfach nur irgendwie eine ganz kurze Rede halten oder... oder eine Plattform für andere darstellen, die jetzt noch nicht Gehör gefunden haben. Ja, genau. Also wir sind alle in diesen Widersprüchen drin. Also es gibt nicht diesen moralischen, reinen Finger zu sagen, wir machen es jetzt einfach mal richtig. Es geht nicht. Man ist halt immer in dieser Zweischneidigkeit drin. Dann haben wir halt irgendwie mit den Leuten hier vom Theater gesprochen. Der Matti, der war eine ganze Woche hier und hat halt geguckt und sich mit Amado von dem Bayerischen Frühlingsrat getroffen und so weiter. Und ich habe das halt irgendwie auch schon öfter gemacht. Festivals in Festivals oder Ausstellungen in Ausstellungen, wo man dann sozusagen das umleitet. Und ich habe mir gedacht, krass, es wird hier dauernd thematisiert. Also Matti war in einem Theaterstück, in einem Kammerspiel, in einem Residenztheater mit jungen Leuten aus dem Hasenbergl und so mit migrantischem Hintergrund und so. Da passieren ja coole Sachen, auch viele, die natürlich sehr zweischneidig sind und so. Und in der kurzen Zeit, in der man hier ist, daran jetzt so zu behaupten, wir machen jetzt eine Plattform und thematisieren Dinge, die woanders hier in München noch nicht thematisiert sind, das ist extrem schwierig. Also da habe ich mir gedacht, so erstens ist es halt sozusagen so kurz rausgeschossen, weil sie kurzfristig gefragt haben und zweitens, man kommt sozusagen ebenso wieder in den Punkt der Verwertung, wenn man dann quasi mit dem Bayerischen Flüchtlingsrat mit Hamado zusammensitzt, dann kommt einem schon so ein großes Unwohlsein in seinem Körper auf, wo man denkt, oh Gott, ich verwerte jetzt diese Figur auch. Also ich kann gar nicht richtig zuhören, was seine Probleme sind. Ich kann mich dem gar nicht nähern, weil wir sind so in so vielen anderen Sachen gerade drinne und dem jetzt sozusagen wieder so pseudomäßig politisch auf die Bühne zu stellen, damit der erzählt, was los ist, das fühlt sich auch ganz falsch an. Und das fühlt sich auch so an, als wenn man diese Person dann benutzt, so kurzfristig. Wenn man zusammenarbeitet, muss es ja was Langfristiges, was Nachhaltiges, was Weiterführendes sein, dass man nicht dann nach dem 10. April, wenn wir da abdampfen, irgendwie die Katastrophe hinter sich lässt und sagt, das war jetzt unser Beitrag, jetzt müssen wir wieder zurück nach Berlin, wir haben auch andere Vorstellungen noch abzuliefern, sondern wenn man so ein Projekt macht, muss man das lange vorbereiten. Da gibt es schon ganz, ganz tolle Sachen auch in Bayern. Es gibt so ein Hotel, das heißt Grand Hotel Cosmopolis, die quasi als Aktion gemacht haben, Flüchtlinge in einem Hotel aufzunehmen, verbunden mit Touristen, verbunden mit Künstlern, die gemeinsam leben, wo die Flüchtlinge auch arbeiten dürfen, wo sie zusammen eine neue Praxis mit dem Umgang von Asylanten einrichten und wo quasi Deutschland sich selbst entlarvt darin, dass die zeigen, es ist ganz unmöglich, dass das stattfindet. Aber dafür haben wir eben gar nicht die Zeit gehabt, haben wir gemerkt. Also das wäre falsch, das wäre nicht ehrlich, wenn man das jetzt machen würde. Naja, das ist ja wahrscheinlich dann auch ein strukturelles Problem, ne? Also das ist dann auch so dieses Ding zu sagen, okay, wir haben jetzt nur noch kurz Zeit und aufgrund der Kurzfristigkeit irgendwie machen wir das so. Und noch ein zweiter Hinweis, also in München gab es ja eine sehr starke Selbstermächtigung von, also da braucht man gar nicht irgendwelche Initiativen, die mit Geflüchteten zusammenarbeiten, sondern da gibt es ganz viele Leute, die für sich selbst sprechen können. Und eben, genau. Und die aber dann halt tatsächlich, also die irgendwie nur durch Hungerstreik irgendwie so eine Öffentlichkeit erreichen können. Aber also ich finde halt in dieser Kurzfristigkeit, das ist halt voll schwierig. Also ich keine Ahnung. Und ihr seid ja auch erst 2 Tage da. Aber irgendwie diese ganze Thematik, die da irgendwie aus Wien mitschwappt, das ist natürlich schon wichtig, dass man den Bezug hier zu der Stadt in München aufbaut. Also ich zum Beispiel bin halt irgendwie in der Gruppe jemand, der, ich habe halt irgendwie auch voll keinen Bock auf Theater. Also ich habe so diese 2 Jahre am Burgtheater dazu arbeiten. Also ich finde Theater irgendwie extrem fragwürdig, also als Format. Weiß nicht. Ich bin kein Mensch, der da doll dran glaubt. Ich glaube eher an so Mischformen, weil an die bildende Kunst und die Kunstwelt, also, ja. Und da haben wir dicke Auseinandersetzungen. Die Fragen, wie man damit umgeht. Also wir hatten auch irgendwie schon so Ideen, wie man jetzt irgendwie rausgeht und Sachen öffentlich macht, aber es ist kompliziert. Naja, das ist jetzt ja einfach auch euer Arbeitsprozess, den kann ja, ihr gar nicht halt mit uns teilen. Hallo. Oder das wird sich ja finden, während ihr das tut. Ihr müsst ja nicht jetzt das absolute politische Statement machen, nur weil ihr eingeladen worden seid als Billeteur. Ihr macht da jetzt einfach was Neues. Eure Arbeit. Vor allen Dingen ist sozusagen die größte Aufgabe, die bei uns gerade besteht, mit uns selber klarzukommen und sozusagen für uns einen Jetzt hat man dich wieder nicht gehört. Du musst dich jetzt vielleicht besser? Ja. Hallo? Ja. Ja, wir hören euch. Ich sag es nochmal, ja? Ja. Also über die... Nee, nochmal. Probleme darf man nicht erstmal wegsehen, die müssen wir erstmal für uns lösen. So mit uns in der Gruppe, die müssen erstmal geklärt. Hallo? Deine Kraft, da kann es los. Wir haben ein Verbindungsproblem. Widersprüche, die wir mit uns selber haben. Habt ihr das gehört? Ja. Oh, war ja. Hört ihr uns? dann rufe ich die nochmal neu an und währenddessen. Seid ihr noch da? Nee. Seid ihr wieder da? Ah. Hört ihr uns? Da kommt irgendwas an. Wir haben jetzt schon angefangen, Musik zu machen. Das ist hier jetzt einfach mal so. Jeder kennt Skype fast. Oh Mann, ey. Das ist nicht so schlimm, das ist halt jetzt so. Den raus aus dem Scheißtheater. Achtung, ey, Hans spielt euch jetzt ein Lied vor. Achtung, mal gucken, ob es funktioniert. Sehr gut. Das war Hans Block am Fenster. Also wir wollten gerade die Festivalerhymne spielen, dann wart ihr weg. Das spielen wir jetzt. Genau, also die Festivalerhymne. Aber wir waren doch gerade in so einem interessanten Gespräch. Also, stimmt, ihr habt über euch selbst geredet und über euren White Guilt. Und sorry, ich muss euch mal so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Sag mal, erklär uns doch mal, warum du sie auf die Schippe nehmen musst. Jungs, mit ihrem White Guilt. Ich verstehe euch leider nicht richtig, aber... Wieso denn nicht? Was ist, wir kommen bei euch schlecht an, oder was? Ja, jetzt werden wir so ein bisschen so abgehackelt. Okay, aber jetzt grad geht's. Ihr wollt uns einfach nicht verstehen. Nee, wir verstehen euch sehr gut. Plus, also ich persönlich habe halt irgendwie gemerkt, nach dieser ganzen Aktion, ich habe irgendwie keinen Bock auf Politik. Auch das nicht. Ich dachte Theater. Ist das Problem nicht die Politik? Ich habe irgendwie Lust auf politisches Sein mit Menschen und überhaupt, aber Politik machen, finde ich, ich glaube schon, dass die Kunst etwas kann, was Politik nicht kann. Und alles, was ich bis jetzt so mitgekriegt habe, da will ich mir herausnehmen, irgendwie rumzuspielen. Und die Aktion am Burgtheater, hört ihr mich noch? Ja. Also was ihr gemacht habt bei eurer Aktion am Deutschen Theater und das, was jetzt zum Beispiel Christian und Hans da machen könnten, mit dem Raum, der ihnen jetzt gegeben ist auf dem Festival, weil den kann man ja schon nutzen. Man muss einfach sein eigenes Programm erstellen, finde ich, macht total Sinn, wenn man weitermachen möchte. Man kann nicht immer nur kritisieren, was da ist, weil man bekommt diesen Raum nicht, also wenn man nicht daran mitarbeitet, weil man kann nicht danach fragen, diesen Raum gegeben zu kriegen, sondern man muss ihn einfach... Ja, genau, scheitern, man kann auch scheitern. Ihr seid also da, ich dachte ich... Und sich auch einfach mal viel anmaßen und selber sprechen. Ja, was habe ich für eine Legitimation, nicht zu sprechen? Ich bin weiß und westeuropäisch. Ah, ich habe sogar ein bisschen Migrantenhintergrund. Doch! Heterosexuell? Genau, heterosexuell bin ich auch noch. Und ich rede nicht. Ich darf nicht reden. Wir haben dich rausgebadet aus dem Stream. Also es ist so schlimm in unserer Welt heutzutage als weißer Mann. Das ist ein schweres Los. Nee, überhaupt nicht. Das ist schon klar. Aber nein, ich habe Es ist ja auch total legitim, irgendwie was zu machen und zu sagen und Sachen zu benennen. Die Frage ist halt tatsächlich, sich diesem Privilegien noch bewusst zu sein. Ne? Also auch die halt immer mit zu bedenken und da dann halt auch ein Stück weit. Und das war ja halt auch, um jetzt nochmal auf die deine Rede nochmal zurückzukommen, was ja auch das Coole war irgendwie, dass du halt tatsächlich ja auch darüber hinausgegangen bist, über deine eigenen Arbeitsverhältnisse, sondern auch zu sagen, so gut irgendwie letzten Endes zu dem, was diese Firma eigentlich sonst noch macht, ist es vielleicht eine Lappalie. Es ist total blöd für mich und auch für meine ArbeitskollegInnen, was da jetzt passiert, und das ist auch scheiße. Aber so diese ganzen Abschiebe, keine Ahnung, irgendwie wie, also das ist halt einfach total krass und unmenschlich und bla bla bla. Also das finde ich irgendwie halt nochmal einen stärkeren gesellschaftlichen Moment, den du damals benannt hattest. Jetzt auf deine Handlung bezogen, darüber hinauszugehen und über die eigenen Verhältnisse hinauszugehen und nochmal zu gucken, was passiert denn sonst noch? So, du hättest dich auch hinstellen können und sagen können, ich bin jetzt irgendwie total prekär irgendwie bei einer outgesourcten Agentur, Punkt. Du hattest gestern in dem Gespräch, was wir hatten, auch nochmal darauf hingewiesen, auf so ein anderes Projekt, in dem am Deutschen Theater durchaus sehr wohl, glaube ich, auf Migrationsproblematiken und Abschiebe und Asyl hingewiesen wird und da dann zusammengearbeitet wird mit einem Schauspieler, der selber einen Refugee-Status hat. Also das zu dir, Hans, dass nichts benannt wird, es wird ja schon viel benannt, aber immer nur auf so einer Oberfläche, weil darunter liegt nämlich, dass dieser Mensch konkret von der Abschiebung bedroht ist. Wozu dann aber das DT selbst nichts gesagt hat. Das kam dann von außen, dass dann Leute da hingegangen sind zu einer Vorstellung und gesagt haben, hey, dieser Schauspieler, den ihr euch gerade angeguckt habt, um euch diese Thematik anzuschauen, ist konkret von der Abschiebung bedroht. Lasst uns dagegen vorgehen, lasst uns das fordern, dass das nicht passiert. Und das hat dann aber das Theater, was das Thema und die Leute sogar benutzt hat, und sich ja mit dieser kritischen Oberfläche, mit dieser Criticality, wie du immer sagst, durchaus geschmückt hat. Also den systematischen Grund, den hat es überhaupt nicht berührt. Den Punkt, dass man wirkliche Missstände wirklich benennt und nicht nur eine Art von Teilaspekt oder Oberfläche davon benutzt. Und das hast du ja gerade nochmal, glaube ich, gemeint, dass das auch irgendwie gut war bei Christian, dass er dann nochmal ganz explizit darauf hingewiesen hat, was diese Firma, die ihn outgesourced beschäftigt, schlecht wahrscheinlich, auch noch alles so tut. Ja. Weil das Unangenehmste an dieser deutschen Institution, das Theater, die deutsche Hochkultur, ist ja, dass sie glaubt, kritisch zu sein und sich auch aller kritischen Diskurse sehr gerne bedient, aber immer nur an der Oberfläche. Das ist halt der Service für das Publikum, sich nicht selber engagieren zu müssen. Leider muss man sagen, Unterhaltungsindustrie. Irrsinnig ideologisch, ist logisch. Dazu jetzt die Hymne. Genau, wir spielen die Festivala-Hymne. Die Festivala ist ein Festival, das einmal im Jahr im Haus der Kultur in der Welt stattfindet. Organisiert vom Jugendtheaterbüro Berlin. Die sitzen in Moabit. Das ist ein selbstverwaltetes Jugendtheaterbüro von Jugendlichen, zumeist of color. Und die haben da eine schöne Hymne das letzte Mal gemacht. Die spielen wir jetzt. Dazu ist vielleicht noch interessant zu sagen, dass die auch Kontakt hatten zur gleichen Zeit, dieses Jugendtheaterbüro, mit dem Deutschen Theater und sprich Experten sind zu der Thematik Zugangsbarrieren, aber selbst nicht eingeladen worden sind, auf dieser Konferenz zu sprechen. Dabei waren die Experten of Color mit Migrationsuntergrund und Jugendliche waren direkt im Kontakt mit ihnen, aber sie wurden nicht eingeladen. Genau, und das brauchen die nicht, weil die haben unter anderem das Festival. Genau, die haben also das, was Lara sagt, das eigene Programm. Darf ich jetzt reden oder? Jetzt kommt. Bei der Hymne sehen wir jetzt die ganzen Menschen, die uns angucken. Die gucken in die Kamera. Einzeln alle, nacheinander. Ja. Es wird behauptet, verspottet, dass wir keine Deutschen sind. Doch wenn ein Tor geschossen wird, wird der Türke zum deutschen Kind. Es wird gesagt, wir wären hier nicht anerkannt. Doch dafür sehe ich viel zu viel Döner im Land. Und das Beste, die Integration hätte wohl nicht geklappt. Da sie Euro, Geda, Bolo etc. gibt's nicht was. Ihr wollt die Fähigkeiten ausnutzen, doch die Personen rausputzen. Ja, nee, in den Zug reinholen. Warten, bis er schnell genug fährt und dann schnell wieder rausschubsen. Ich bin geboren in einem komischen Land. Nicht alle, aber viele hier sind ignorant und umso kritischer diese Scheißlage will. Bunker ich mein Lachen in mir, bis die letzte Hoffnung stirbt. Denn Lachen ist der Anfang der Rebellion. Mach die Faust hoch und die Onkel Toms um die Schuhe. Sie sagen, muss endlich terroristisch, zeig dir, was der Terror ist. NSU, NSA, Röntscheiß, Blackface, dicker Trauern ändert nix. Mentalität, Malcolm X, Kopf runter, Faust hoch, unsere Welt ist Aufbruch. Zwischen Ahmed Sönderbude und Heikes Gerichtsstand lebe ich im Druck der Schule, Ausländer, Arbeitsamt. Dieses Leben macht einen krank. Denn wir werden regiert von Menschen ohne Verstand und was aggressiv. Seid mal leise, denn wir werfen nicht mit Steinen. Nein, wir schmeißen mit Reimen auf euch Schweine im Maßanzug. Fährt AMG, bei uns klappt nicht einmal der Aufzug. Sagt, wir wollen uns nicht integrieren, uns nicht mit anderen Menschen kontaktieren. Denn können uns nicht mal richtig artikulieren und wollen uns selbst assimilieren. Doch wir halten nicht den Mund, nein, wir rebellieren. Gehen auf die Straße, demonstrieren, um gegen das Falsche zu protestieren. Wir heben die Pfosten, bieten euch jetzt die Stirn. Sie sagen, Moslemrecht, terroristisch, zeig dir, was der Terror ist. NSU, NSA, Röntscheiß, Blackface, dicker Trauer ändert nix. Mentalität, Malcolm X, Kopf runter, Faust hoch, unsere Wut ist auf. Ich zeig dir, was der Terror ist. NSU, NSA, Rollenscheiß, Blackface, dicker Trauern ändert nix. Mentalität, Malcolm X, Kopf runter, Faust hoch, unsere Wut ist Hauf hoch. Gut, jetzt. Seid ihr immer noch am Fenster, damit ihr uns überhaupt empfangen könnt? Ja, ja, genau. Wir haben gerade das Fenster zugemacht und dann war die Verbindung weg. Und irgendwie ohne Glas geht's besser. Ich habe mir gerade die Jacke zugemacht und drehe mir jetzt noch ein Zigarettchen. Was kichert ihr denn so? Wir machen auch alle gerade was Unterschiedliches. Was macht ihr denn? Hier gibt es so einen Chat auf dem Stream. Ihr ja? Hört den Stream gar nicht, oder? Ihr hört uns nur über Skype. Das heißt, ja, das ist, die Qualität ist krass kacke. Nein, nur es scheint nur in München so. Im Internet ist sie großartig. Es gibt keine großen kritischen Probleme momentan hier. Auf der Plattform. Vielleicht kommt gleich noch was. Nein. Ich könnte ja noch was einstreuen. Ich könnte jetzt ein bisschen polemisch werden. Und zwar, weil ich bin ja auch ein bisschen Aktivist und... Aber nur ein bisschen. Ja, gerade nicht mehr so. Und ich kann auch sagen, wieso nicht? Weil mir in Wien die selbstherrliche moralische Reinheitsattitüde von vielen Leuten auf den Sack gegangen ist. Und es einfach komplett humorlos ist. Ja. Das wollte ich mal loswerden. Ich finde uns ganz wichtig. Es gibt nicht nur das Problem auf der Seite von künstlerischer Produktion, dass man sich immer wieder in diesen Privilegien bewegt, sondern es gibt auch das große Problem von denen, die die Privilegien kritisieren und es in so einer selbstherrlichen und den Zeigefinger so ausstrecken nach denen, die es aber widersprüchlich machen. Das finde ich genauso schlimm. In dem universitären und politischen Kontext, den ich da in Wien mitgekriegt habe, das ist sogar so tragisch, dass relevante Kritik geäußert wird, aber wird so hermetisch und so verurteilend gegenüber Leuten, die jetzt nicht auf Color sind oder die nicht migrantischen Hintergrund haben, dass es jegliche Offenheit vor komplett tot macht, von vornherein. Weil das ja auch immer auf Augenhöhe passiert, ne? Wie auf Augenhöhe? Kritik, die wir jetzt formulieren können, ist ja, weil wir die auch uns massiv erarbeitet haben und quasi an dieser Stelle zu sitzen, genauso wie es ja bei dir auch ist. Du wurdest ja auch nicht gehört, du musstest dir ja auch erstmal Gehör verschaffen. Ich finde, das ist auch nochmal wichtig zu benennen. Aber was ich jetzt gerade gesagt habe, ist natürlich jetzt meine subjektive Erfahrung, dass ich mich sozusagen auch öffne und sage, okay, ich will mich da irgendwie engagieren und was tun und dass ich innerhalb dieser sehr, sehr engagierten politischen Kreise diese und so einfach, ich finde es einfach dann teilweise problematisch, wie krass da die Grenzen zugemacht werden und wie hermetisch dort selber die Kritik formuliert wird. Das ist der Punkt, den ich ansprechen will. Aber deswegen willst du gleich kein Aktivist mehr sein? Also weil es ist doch kein Wunder, dass bei einer Kritik an einem Scheißsystem erstmal auch nicht gleich alles gut funktioniert. Dass es da dann auch Probleme gibt, ist ja klar. Das ist kein Grund, das dann nicht weiter zu verfolgen. Und ich glaube, es ist auch total okay, irgendwie anzuerkennen, dass man die selbst reproduziert. Also wir sehen uns ja davon ja auch nicht frei. Und ich glaube, es ist ja Quatsch zu sagen, man ist irgendwie in einer Gesellschaft sozialisiert und ist da total super und ist da total frei von allen möglichen. Also es ist ja auch total anzuerkennen, wie gesagt, wie es bei uns ja auch war, zu sagen, so okay, wir haben da einfach gar keine Expertise, was irgendwie Zugangsbarrieren betrifft aufgrund von körperlichen Fähigkeiten. Die haben wir einfach nicht und wir reproduzieren auch ganz viel und denken halt nur irgendwie, gehen nur wahrscheinlich zum Großteil von gesunden Menschen aus und sich da selbst irgendwie oder von anderen auch auf die Finger klopfen zu lassen, und das ist ja auch okay. Ja, siehst du, allein schon gesund zu sein. Ja, genau. Ja, klar, es ist irgendwie schwierig, aber ich finde einfach, es ist ein anderer Move, ob man jetzt sagt, man kritisiert das oder man macht einfach was mit anders befähigten Menschen oder so. Es geht ja auch viel um die Sprache und wie man gelernt hat zu sprechen und so. Es gibt jetzt Leute, die können sich gut politisch korrekt artikulieren und verhalten sich anders oder so. Und es gibt Leute, die haben das überhaupt nicht gut gelernt. Und also das sind ja auch schon wieder Barrieren. Also es hat dann vielleicht was mit Klassen oder sowas zu tun oder mit wie frisch man in solchen Themen oder Thematiken drinnen steckt oder so. Ne? Na klar, das ist ja auch total in Ordnung. Und es ist ja auch total in Ordnung, über sowas zu sprechen und zu sagen, inwieweit in Bezug auf, sei es Klassizismus, sei es irgendwie in welchen Diskursen, aus welchen Diskursen heraus wird argumentiert oder so. Es ist ja auch total legitim, irgendwie zu sagen, wir arbeiten jetzt mit Geflüchteten zusammen oder wie auch immer. Die Frage ist aber natürlich, aus welcher Position heraus? Die Frage des situierten Wissens, wie positioniert man sich, wie ist man sich dem bewusst, was man hat und welche, weil das halt nie irgendwie auf Augenhöhe passiert und das muss man erstmal benennen. So. Ist ja total klar. Für ganz viele Leute halt nicht. Und das ist halt natürlich ein Stück weit so ein Problem. Bei unserem Beispiel mit dem Deutschen Theater und mit diesem Stück mit den Jugendlichen, der halt von Abschiebung bedroht ist, da halt da überhaupt nicht, genau, also der wird halt auf die Bühne gestellt und irgendwie das war es dann auch. Und das erstmal so anzuerkennen und zu sagen, der ist halt wahnsinnig prekär. Und wir haben aber eben die Privilegien und die Zugänge, das auch publik zu machen. Das war für die halt wohl nicht so klar. Und wenn du jetzt über den Spaßfaktor redest, dass es teilweise überhaupt einfach keinen Spaß mehr macht, wenn man sich linkspolitisch artikuliert und dann von anderen, die es irgendwie besser wissen, auch von der Linken dann dauernd kritisiert wird, dass man sich selbst nicht genügend reflektiert. Also das muss man sich halt mehr engagieren, sich selbst zu motivieren. Es ist ja auch so, ich bin ja halt so privilegierter Student an der Wiener Kunstakademie und fahre dann irgendwie zum Burgtheater und ziehe mir diesen Anzug an und bin dann halt in diesem Mini-Staat, in dieser Metapher Burgtheater, auf einmal der Subalterne oder so. Ich meine, es ist nicht anmaßend, aber in dem Mikrokosmos Burgtheater war ich ja wie so ein subalternes Objekt. Ich war nicht mündig, ich durfte nicht sprechen, und in dem Moment, wenn ich da auf die Bühne gehe, drehe ich ja diese Hierarchie um. Und gleichzeitig, dass ich dann rausgefunden habe, dass es dieses Abschiebegefängnis gibt, für wo das gleiche Unternehmen arbeitet, wo ich auch arbeite, wurde ja diese Verbindung hergestellt. Und das Interessante ist, dass es halt so eine Brücke hergestellt hat, sozusagen ein kleiner Versuch. Ich meine, klar, es ist dann vereinnahmt worden, aber das ist ein kleiner Versuch, sozusagen so eine Brücke zu schlagen und jetzt dieses Mainstream mit genau diesem Thema zu konfrontieren. Das macht mich auch selber so wütend, dass die total berechtigte Kritik von uns, Aktivisten und so, halt in so einer Minderheitenöffentlichkeit bleibt. Also dann kommuniziert man halt über in die media.org miteinander und oft kommt es nicht hinaus. Aber es ist besser, als so ein Massenmedium wie Boulevardzeitung dann online gepostet zu werden mit Deichmann vorne dran. Dann lieber in die Media. Ja, das stimmt. Aber ich meine, es ist ja nicht nur diese Deichmann-Werbung. Das ist ja nur ein Nebeneffekt. Also ich habe jetzt keinen Bock da irgendwie, ja, ihrer Widersprüchlichkeit und Dialektik. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass diese Aktion der Superhammer war oder so, aber das fand ich halt selber halt als Motivationspunkt wichtig, dass man versucht, so eine Brücke zu schlagen, das eben zumindest versucht. dass man diese Leute, die Leute, die sich sonst, die beschuldige ich jetzt einfach mal, die sonst mal sagen so, ach ja, die Aktivisten, die da jetzt wieder demonstrieren gegen Abschiebung, die brauchen wir hier überhaupt nicht. Die gehen ins Burgtheater, wissen sie und schauen mir Stücke an, okay, das will ich nicht wissen. Und dass die dann auf einmal damit konfrontiert sind oder so, das ist wenigstens so, ey, jedes Mal, wenn du hier ins Theater gehst, dann bist du damit genauso konfrontiert. Das hat ja natürlich irgendwie irgendwas mit Frust zu tun, dass diese politische Arbeit halt so aufreibend ist auch einfach. Ja, andererseits ist es doch auch total befriedigend, dass, wo du davon erzählst und deine Aktion nochmal beschreibst, habe ich wieder an diese erste Bühnenwatch-Aktion gedacht, bei der bei dem Stück, auch zufälligerweise am Deutschen Theater, von Dea Lohr, das Stück Unschuld, da kamen auch zwei sogenannte illegale Migranten vor, also zwei Menschen afrikanischer. Ja, sie waren aber, ich weiß, sie sind illegalisiert, aber sie hießen natürlich illegale Migranten und waren Afrikaner. Und deswegen hat das DT sie blackgefaced, also hat Blackface verwendet. Und das Interessante bei der Sache, finde ich, ist, die wollten ja angeblich ein antirassistisches Stück machen. Das Publikum ist da auch hingegangen und hat gedacht, ja, das ist jetzt ein Stück, da geht es auch um Migration und da geht es auch um Rassismus und das wird jetzt hier alles gut kritisiert und wir sind gut, weil wir hier sitzen. Und dann ist Bühnenwatch halt da hingegangen und hat sich reingesetzt und ab dem ersten Auftritt von den Blackface-Leuten sind sie rausgegangen. Ist Bühnenwatch einfach rausgegangen und hat gesagt, nee, ich schaue mir jetzt diese Pseudokritik gar nicht erst an, weil ihr tut so, als wärt ihr offen und als wolltet ihr hören, was Leute sagen, aber in Wahrheit macht ihr eure Ohren zu, weil wenn ihr sie aufgemacht hättet, hättet ihr schon längst hören können, dass Blackface selber rassistisch ist und dann hättet ihr dieses rassistische Stilmittel nicht erst verwendet und dadurch, dass sie dann halt die Aktivisten, Aktivistinnen nicht zugehört haben, nicht zugeschaut haben, haben sie halt genau diesen kritischen Anspruch, den das deutsche Hochkulturtheater halt hat, abgelehnt. Und ich zum Beispiel habe auch immer noch damals gedacht, Mensch, ja, aber man muss es sich doch anschauen. Ich habe es mir damals auch angeschaut, würde ich jetzt für mich persönlich auch wieder machen, aber für die Protestgeste, für die politische Geste ist es natürlich total sinnvoll zu sagen, nein, euren Halbgarn nicht auf Zuhören aufgebauten Unsinn schaue ich mir nicht mehr an, weil er bestätigt nur die bestehenden Strukturen. Ja, oder einfach auf die Bühne rennen und alle whitefacen. Das haben die ja dann später gemacht. Also das haben die dann selbst gemacht. Genau, irgendwann mal wurde sich der Kritik dann angenommen und also das Einfachste, was für die irgendwie schien, war halt die Leute dann halt so weiß anzumalen. Genau, aber das Ding ist, ich meine, ich habe es mir, wie gesagt, vielleicht aus privaten Gründen angeguckt und das wurde alles dann einfach auch nur noch viel schlimmer, weil die Darsteller, die geblackfaced waren, als ich da war, waren sie dann zum Glück wenigstens gewhitefaced. Der eine hat dann auch sich überlegt, für diese Arbeit über diesen schwarzen afrikanischen Migranten eine Tierarbeit zu machen, was man ja als Schauspieler gerne macht. Und welches Tier ist ihm eingefallen? Ein Affe. Sprich, der hat dann außerdem noch die ganze Zeit einen Affen gespielt. Und als ich ihn im Publikumsgespräch gefragt habe, wieso spielst du denn einen Affen, wenn du doch sagst, das ist hier alles nicht, hat nichts mit Rassismus zu tun, dann war seine Antwort, naja, King Kong, der will hoch hinaus. Also er hat einfach gesagt, er arbeitet seine Tierarbeit, er war ein Affe. Und zufälligerweise ist ihm halt bei einem schwarzen Menschen ein Affe eingefallen. Aber das hatte natürlich nichts mit Rassismus zu tun. Das fand dann auch das gesamte Publikum, fand diese Assoziation, diese Parallele von mir, dass das rassistisch sei, auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Was ich auch nochmal bezeichnend finde, ist, dass ein paar Monate bevor diese Diskussion um Blackface von Bühnenwatch stattgefunden hat, am Deutschen Theater bereits ein anderes Stück versucht wurde von einem amerikanischen Autor, der doch inzwischen, ich weiß auch den Namen dummerweise gerade nicht, der hat dann auch einen Preis gewonnen. Genau, also das wollten die adoptieren und da wollten die auch Blackface machen. Das hat eben dieser US-amerikanische Autor mitbekommen und hat das dann verboten. So. Und eine Zeit lang später hat er dann den, ich habe jetzt vergessen, wie der den Pulitzer-Preis bekommen, ein sehr hochdotierter und sehr renommierter Literaturpreis. Und bei dieser ganzen, für dieses Stück. Und er hat dann eben in den US-amerikanischen oder angloamerikanischen quasi Medien in den Diskussionen eben diese Geschichte mit dem DT erzählt, hat zum Boykott aufgerufen vom DT, dass er meinte, dass er das ein Unding findet, dass im 21. Jahrhundert noch Blackface verwendet wird. bezeichnend an dieser ganzen Diskussion, und alle haben ihm zugestimmt und alle waren entsetzt, dass so in ein... USA. In den USA, in Großbritannien. Ja, ich meine nur nicht in Deutschland. Nein, genau. Und quasi das, was halt bezeichnend ist, ist halt, dass in Deutschland die Diskussion komplett anders geführt wurde. Also in den Feuilletons hieß es, jetzt kommen eben ein paar Migranten und regen sich darüber auf. So. Kommen mit der Political Correctness Keule. Und das ist doch Zensur, das ist Zensur von Kunst. So. Und sowohl eben in England als auch in den Staaten, wo es halt eine sehr starke Bürgerrechtsbewegung gab, eine Geschichte von Bürgerrechts, wo eben quasi Hegemonien und Deutungshoheit von Rassismus erkämpft wurde und wo es einfach ein anderes Bewusstsein gibt. Es gibt natürlich dort weiterhin Rassismus, das wir jetzt an dieser Stelle zu benennen, aber es gibt ein Bewusstsein, ein öffentliches Bewusstsein von Rassismus, wenn der quasi in bestimmten Kontexten diskutiert wird. Den gibt es hier nicht. Und dadurch ist es natürlich ganz, ganz anders diskutiert worden. Und das finde ich, hat natürlich auch nochmal bezeichnend, dass es irgendwie, dass Diskurse sich erstmal etablieren müssen in irgendwie so einem Mainstream. So. Aber zu dem Spaßfaktor und dem Frustfaktor, den du vorher genannt hast, würde ich nochmal sagen, ich finde das zum Beispiel total befriedigend, dass ich merke, dass sich innerhalb den letzten 2 Jahren da in Deutschland tatsächlich was bewegt hat auf eine Art, zumindest erstmal im Diskurs, dass der auf jeden Fall von mehr Leuten ansatzweise verstanden wird oder auch schon betrieben wird. Es gibt auch, zum Beispiel hier in Berlin gibt es ja eine sehr stark afrodeutsche Community, die halt sichtbar macht, inwieweit wir hier auch noch Straßen haben in Berlin, also Straßenzüge, die nach Kolonialherren immer noch benannt sind, 21. Jahrhundert. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es erkämpft wurde. Es ist in den Staaten halt mit der Bürgerrechtsbewegung, dass da erst eine Veränderung eingetreten ist und in England genauso. Also in England ist es tatsächlich erst, da gab es ja irgendwie ganz massive Race Riots in den 80ern und 90ern ist es institutionell verankert worden, unter anderem durch den Macpherson Report, dass es einen institutionellen Rassismus gibt, dass der Rassismus institutionell verankert ist und den man halt wirklich bekämpfen muss anhand von Gesetzen. Und erst dadurch sind Veränderungen eingetreten. Und das ist ein Stück weit, finde ich, aber auch, was es so erstrebenswert macht und was, glaube ich, für uns nochmal so eine Motivation ist, zu sagen, natürlich kann man da eine Veränderung erwirken und erreichen, indem man, Hier fliegt gerade ein Polizeihubschrauber über uns drüber. Vorsicht! Oh nein! Genau, die Veränderung erkämpfen. Um quasi jetzt nochmal zu deinem... zu sagen, dass es das vielleicht irgendwie ein Stück weit ist, dass man sieht, was bis jetzt schon erkämpft wurde und dass da noch ein Stück weit einfach wert ist. Sind denn überhaupt noch Zuhörer da? Es sind auf jeden Fall noch Zuhörer da. Wie viele denn? Sag ich nicht. Und zwei Moslem? Ja. Ich mach Ehrenmord, mein Verlag liegt auf der Tasche vom deutschen Staat. Meine Kinder werden so, meine Regierung aus dem Ohrrecht kommt, mir geht's nicht gut. Meine Schuld, wer hat die Russen nach Deutschland geholt? Ich mach Ehrenmord, mein Verlag liegt auf der Tasche vom deutschen Staat. Meine Kinder werden so, meine Regierung aus dem Ohrrecht kommt, mir geht's nicht gut. Meine Schuld, wer hat die Russen nach Deutschland geholt? Natürlich habe ich einen Turban und einen Bart und Palinne hinter Hofmuscheln, ein Attentat. Mein Terror ist berühmt, berüchtigt und bewandt gewandt. Dann ist Deutschland auch nicht mehr länger Abendland. Und als Orientale bin ich auch niemand beleidigt. Bin der seine Ehre um jeden Preis verteidigt. Meine Frau, natürlich ist sie unterdrückt. Sie ist doch eh nur dazu da, damit sie Kinder kriegt. Und das am besten. 9 Monate Tag, bis sie mitten des Lebens 20 Kinder hat, denn ich mach Ehrenmord, 20 liegt auf der Tasche vom deutschen Staat. Meine Kinder werden so, weil die Regierung aus dem Ohren kommt, mir geht's nicht gut. Meine Schuld, wer hat den Mutter nach Deutschland geholt? Bald schaut über Deutschland der Halb und in der Nacht, dann die Waffen über Nacht, wird sie zum Moslem gemacht. Dieser Moslem ist mal wieder beleidigt. Soll ich euch was sagen? Ich bin nicht einmal gläubig. Doch ich bleibe in dieser Rolle. Ehrenmord. Mache nächste Woche meinen nächsten Ehrenmord. Oder ich renne mit einer einer Waffe in die Schule und noch Amok ist die gesamte deutsche Gesellschaft geschockt. Ach nee, machen das nicht, die deutschen Kids aus der Mittelschicht. Ups, jetzt bin ich auch noch deutschenfeindlich. Denn ich mach Ehrenmord, man zerrat, lieg auf der Tasche vom deutschen Staat. Meine Kinder werden dumm, weil ihre gehen aus Rot. Seid ihr noch da, München? Ja, wir sind noch da. One, two, one, two. Hallo, ja. Munich, Munich. Wollt ihr noch was sagen? Hier, Sarah meinte, ihr wolltet noch was sagen, und zwar? Datum, Zeit, Ort. Die Karten sind ja dann alle schon weg und so und man kann es ja immer nicht so richtig kaufen. Aber wir haben uns überlegt, wir spielen dort im Foyer des Münchner Volkstheaters und daneben ist so eine Volksküche, die eigentlich gar keine Volksküche ist. Fucking scheiß teure Pseudo-Volksküche. Wir bauen uns so auf im Foyer, dass man auch in die Volksküche gehen kann. Dann machen wir da einfach die Türen auf und dann können die anderen Leute das auch kostenlos sehen. Also wir sozusagen am 10. April 20.30 Uhr kommen will, der geht einfach in die Volksküche, bestellt sich ein stilles Wasser und dann kann er uns zugucken. Und ihr? Wir arbeiten fleißig jetzt an der Fachtagung. Das dauert jetzt noch so ein bisschen. Am besten könnt ihr das verfolgen. Bei Facebook findet ihr uns unter dem Bündnis kritischer KulturpraktikerInnen mit Unterstrich. Und wir haben eine Webseite. Die heißt mindthetrapberlin.wordpress.com. Es wird vor dieser Fachtagung auf jeden Fall nochmal Bündnistreffen, Vernetzungstreffen geben, die wir dann bekannt geben werden. Da können Leute dazukommen, sehr gerne. Genau, es wird in Berlin stattfinden, aber das wollte ich nämlich noch gesagt haben. Ich glaube, es ist noch nicht ganz klar geworden, dass wir auch mit München dann total verbunden sind, die vielleicht ja sogar zuhören mit dem Goethe-Protokoll und der Galerie Kollektion und noch anderen. Dass das Bündnis nicht nur in Berlin besteht, sondern auch noch deutschlandweit. Vernetzt ist mit anderen KulturpraktikerInnen, kritischen, vielleicht ja auch mit den anonymen Billeteuren. Na klar, wenn Goethe-Protokoll zuhört, wir werden euch kontaktieren morgen oder so und hoffentlich lernen wir uns kennen. Und die Integrierbar, die könnt ihr auch noch kennenlernen. Integrierbar. Because we are legend, we don't forgive, we don't forget. Tschüss. Ciao. Tschüss, danke. Tschüssi. Tschüss, tschüss, tschüss. Danke auch. Au revoir. Contact you, please contact us back. You do that via the blog slenova.wordpress.com or simply zap into peoplezapping.com/places/radiovisionary. Émission de l'art visionnaire. Looking forward to hear you, hearing forward to see you.